50 languages. 7. 7. Zahlen. Zahlen. Ich zähle. Ich zähle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich zähle bis 3. Ich zähle bis 3. Ich zähle weiter. Ich zähle weiter. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ich zähle. Ich zähle. Du zählst. Du zählst. Er zählt. Er zählt. 1, der Erste. 1, der Erste. 2, der Zweite. 2, der Zweite. 3, der Dritte. 3, der Dritte. 4, der Vierte. 4, der Vierte. 5, der Fünfte. 5, der Fünfte. 6, der Sechste. 6, der Sechste. 7, der Siebte. 7, der Siebte. 8, der Achte. 8, der Achte. 9, der Neunte. 9, der Neunte. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.